was ich dir zeigen werde. Abraham left without asking questions. Abraham ist gegangen, ohne Fragen zu stellen. So also you and me today. Genauso wie du und ich heute. We were once under the powers of darkness. Wir waren einst unter der Herrschaft der Finsternis. But we have been delivered from the powers of darkness. Aus, von der Gefangenschaft der Finsternis. Put something here, go to Colossians 2. Colossians 2. Colossians 1. Praise the Lord. Hallelujah. Colossians 1. Okay. Achso, okay. Kolosser 1. Colossians 1. Letter 12 and 13. It says, give it us unto the Father, which have made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. In light, not in darkness. Am Erbe der Heiligen im Licht und nicht in der Finsternis. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. We have been delivered from the powers of darkness. Wir wurden erlöst aus der Gefangenschaft der Dunkelheit. And we are now under the power of his Son. Und wir sind jetzt unter der Gewalt seines Sohnes. Translated us into the kingdom of his dear Son. Versetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. Praise the Lord. That is not a standstill. Es ist kein Stillstand. You see, we are to keep on moving. Wir müssen uns weiter bewegen. Because if you are not moving, wenn du dich nicht bewegst, you see, you either go back or you go forward. Entweder gehst du zurück oder du gehst nach you vorne. See, in Christ, you never stand still. In Christus gibt es keinen Stillstand. It is not, I'm not born again. That is over. Es ist nicht, ich bin jetzt wiedergeboren und ich bleib jetzt. It's like a baby born into this world and you just leave that baby on the street and nobody is taking care. That baby will die. Wenn du ein Baby auf der Straße zurücklässt, wird es irgendwann sterben. And that's why it is not just being born again. Das heißt, nicht nur wiedergeboren werden. Und die Taufe des Heiligen Geistes it is haben. A relationship. Sondern eine Beziehung mit Jesus. You see, a baby must have relationship with the parents. Ein Baby muss eine Beziehung haben mit seinen Eltern. The parents must take care, you know, the mother or father or whoever must take care of that child to grow, so that child will be mature. And grow up. Die Eltern müssen auf dieses Kind aufpassen, damit dieses Kind wächst und erwachsen wird. So also, once you are born again, genauso, wenn du wiedergeboren wirst, you now have a relationship. Hast du eine Beziehung. To now take care of. Auf die du aufpassen musst. That you now know that you are in relationship with him, du with weißt, Christ. Du bist in Beziehung mit Christus. That you are aware of it. Dir ist das bewusst. And that is why Jesus said you hide it. Er sagt, Jesus, du musst es verstecken. He said you keep it. Du bewahrst es. Praise the Lord. Hallelujah. That relationship with Christ will never allow anything to happen diese to Beziehung it. Diese Beziehung mit Christus, du lässt nicht zu, dass irgendetwas das abgreift. Because Satan will pursue you. Und der Teufel wird hinter He's dir after sein. That relationship. Er ist hinter dieser Beziehung. He's her. After your relationship with er ist Christ. Hinter deiner Beziehung mit Jesus her. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There should be no going back. Es sollte kein Zurückgehen into the world. Geben. And there should be no standing still. Es sollte auch kein Stillstand. The Bible calls it a race. Die Bibel nennt es ein Rennen. There is no still in a race. Standing still in a race. Es gibt keinen Stillstand beim Rennen. But move in the spirit. Bewege dich im Geist. Allow the spirit to guide you. Lass zu, dass der Geist dich leitet. Praise the Lord. Halleluja. It's not just moving and closing your eyes. Nicht nur dich bewegen. It's not after prayer you just move. Nicht bewegen ohne Anweisung. After prayer, nach deinem Gebet. You watch. The Bible said watch and pray. Wir sollen wachsam sein. And not pray alone. Du sollst nicht nur beten. You see, you pray and watch. Du betest you und pray and listen to the voice of God. Du betest und du hörst du gehörst der Stimme Gottes. It's not just after praying, then you start moving. Nicht einfach beten und dann dich bewegen ohne praise Anweisung. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. But move in the spirit. Bewege dich im Geist. And not in the flesh. Nicht im Fleisch. Allow the spirit to guide you. Lass zu, dass der Geist dich leitet. Amen. Amen. Just like Jesus said in John 12. Genauso wie Jesus es sagt in Johannes 12. He said we are to walk in the light. Wir sollen im Licht wandeln. Let's allow the light to guide you. Zulassen, dass das Licht uns leitet. And not darkness guiding you. Nicht, dass die Dunkelheit uns leitet. And not the flesh guiding you. Nicht, dass das Fleisch uns leitet. And not Satan guiding you. Nicht, dass der Teufel uns leitet. The flesh, the darkness, they all belong to Satan. Denn das Fleisch und die Finsternis gehört zum Teufel. You move according to the word of God. Du wandelst nach dem Wort Gottes. You move according to the gospel of Christ. Nach dem Evangelium von Allow Christus. Christ. Allow the gospel of Christ. Lass zu, dass das Evangelium von Christus just dich like leitet. Romans 8:14 said, you see. Das that's why you have to allow the Spirit to lead you. Zulassen, dass der Geist dich leitet. Allow the Spirit to lead you. Zulassen, dass der How? Geist dich leitet. By choosing Christ. Wenn du dich für Christus and entscheidest not the flesh. Und nicht für das Fleisch. And not Satan's lies. Und nicht für die Lügen des Teufels. And not words. Is easy. Und nicht für das, was einfach ist. You see, it's not what is easy. Es geht nicht um das, it was is einfach not the easy way, the easiest way. Weg. It is not the well paid job. Nicht der gut bezahlte Job. It is not the well paid job. It's not what is good in this world. Nicht was Gutes auf dieser Welt. Not what makes sense. It is not what makes sense. Nicht was Sinn macht. And not what this world called good. Nicht, was diese Welt gut nennt. Praise the Lord. Halleluja. What your mother we praise you for. Wofür deine Mutter dich preist. What's your, you know, friends. You know, when anybody that hear it, they will just shout. Jeder, der das hört, was, somebody. Sagen, was du hast es eigentlich geschafft. Du bist zu etwas, du hast es zu etwas gebracht. You know, in this natural way, if you are going to be a doctor, a lawyer. Wenn du ein Arzt wirst oder Anwalt wirst. They are so happy. Viele Eltern sind stolz auf solche Titel. Friends, you know, even people will look at you big. Leute, sehen dich als etwas Besonderes. They will look at you special. You know, where that is, you know, Mama what? Mama doctor, Mama lawyer. You know, that is what they call you, you know. And people value it so much. Leute schätzen diese Berufe. Especially in Africa. Besonders in Afrika. Praise the Lord. Halleluja. Allow the gospel of Christ to lead you. Lass zu, dass das Evangelium von Christus dich leitet. Where he leads. Wo er leitet. He provides. Dort versorgt er. You don't need to fast and pray. Du musst dich fasten und He's already blessed. Sondern es ist schon gesegnet. Praise the Lord. Halleluja. Once he gives you what to do. Wenn er dir die Aufgabe gibt. He equips you. Stattet er dich auf. You know, it's not you picking and choosing. Nicht du, der sich entscheidet. And you know, these people, these four men, they were looking for what to, out of three, one to choose. Just like we also choose sometimes. So wie wir uns manchmal einfach entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. We are to allow him to guide and direct us. Wir müssen zulassen, dass er uns leitet. And help us to make. Und hilft. To help us in our choice. Amen. Unsere Entscheidung. You have to listen to him. Du musst ihm zuhören. You see, you listen to him. Du hörst ihm zu. You listen to him and get up. Du hörst ihm zu und stehst auf. How do you do that? Wie tust du das? By believing in his word. Indem du an sein Wort glaubst. By believing him. Indem du an ihn glaubst. Once you believe him, you Wenn du get an ihn glaubst, up. Stehst du auf. And start moving. Amen. Fängst an, dich zu bewegen. And they rose up, verse 5. Verse 5 of 2 Kings 7. And they rose up 7. In the twilight. Vers 5. To go unto the camp of Syrians. And when they were come to the outermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There was no man there. Da war keiner. Allow Christ's word to be your teacher. Lass zu, dass das Wort von Christus dein Lehrer ist. Hear his voice. Hör auf seine Stimme. And not allowing problem to not be your teacher. Und nicht zulassen, dass Probleme deine Lehrer werden. You know, Jesus talks about his word in John 15. Leute, Jesus spricht über sein Wort. John 15, Vers 3. Look at, quickly go there, please. John 15, verse 3. Johannes 15, Vers 3. He said, now you are clean through the word which I have spoken unto you. The word, you know, his word is to clean us. Ihr seid schon rein, um das Wort zu cleaning us. Sein Wort sollte uns reinigen, nicht Probleme. And not you making your choice. Und ich tue dir einfach Entscheidung zu Entscheidung. And we're calling upon the name of the Lord. Wenn du dann ein Problem hast, suchst du den Herrn. And we're calling him to help you. Du willst Hilfe von ihm. Of course he will help you. Natürlich wird er dir helfen. He will save you from that problem. Aus diesem Problem. But you will suffer for it. Aber du wirst leiden. He doesn't want you to suffer for anything. Er möchte aber nicht, dass du leidest. If you allow his word to be your teacher, wenn du zulässt, dass sein Wort dein Lehrer ist, dann wirst du auch nicht leiden müssen. That, you know, that is suffering that is not necessary. Du wirst nicht unnötig leiden müssen. A lot of mistakes we made it in our lives. Wir haben viele Fehler in unserem Leben gemacht. A lot of mistakes. Viele unnötige if Fehler. We have known him hätten wir ihn von Tag 1 erkannt. You know, if we have known him, a lot of those mistakes could have not been made at all. Wenn diese Fehler keine Probleme, wären diese Fehler auch nicht passiert. Amen. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. It is no problem. He doesn't use problem to teach us. Er nutzt nicht Probleme, um uns zu reinigen. But if you fall into a problem, aber wenn du in Probleme hineinfällst, by with your own desire, not his desire, follow your own desire. Wenn du deinen eigenen Wünschen folgst, you see, and you fall into a problem, wenn du dann Probleme hast, and you call upon him, und ihn suchst, he will come and save you. Er wird dich retten. But that does not mean he makes you to fall into that problem. Das heißt nicht, dass er derjenige ist, der dich, somebody's understanding, der dir diese Probleme gebracht hat. That does not mean he brought that problem. Das heißt, dass er derjenige ist, der diese Probleme gebracht hat, um dir irgendwas beizubringen. He did not bring that problem. Er hat nicht dieses Problem gebracht. His will for you is that you don't have any problem. Ist, dass du keine Probleme hast. And that's why he teaches you with his word. Deswegen lehrt er dich mit seinem Wort. Er reinigt dich mit seinem Wort. And not with problems. Und nicht mit Problemen. Praise the Lord. Halleluja. So then people fall into problems. They refuse to listen to his voice and they fall into problems. Heute fallen Leute in Probleme hinein, weil sie sich weigern, von Christus geleitet zu werden. And then we go to church and give testimony. Sie gehen zur Gemeinde und geben dann Zeugnis. God brought this problem to me, so that Problem to gebracht, um to mich bring me to zu ihm zu ziehen. Aber es ist eine Lüge. He never used problem to teach anybody. Keine Probleme, um uns irgendwas beizubringen. You as a mother, as a father, wenn du ein Vater, deine Mutter wärst, you will you give your child cancer so that to bring that child to you to hear, so that that child will hear your voice. Würdest du deinem Kind Krebs geben, damit dieses Kind dann irgendwann wegen dieser Krankheit zu dir kommt? Will you send robbers or armed robbers to go to shoot your son, so that to make that son listen to you? Würdest du Diebe oder Einbrecher in das Haus deines Sohnes schicken, damit dein Sohn endlich versteht, dass er dich braucht? You see, a woman came out and said he was she came out to give testimony. Eine Frau hat ein Zeugnis gegeben. And she said, God used the problem to bring them. God brought this problem upon them to bring them to him. Und sie hat gesagt, dass Gott dieses Problem gebracht hat, verursacht hat, um sie zu ihm zu bringen. He said, armed robbers, you see, came to their house. Wie gesagt, Einbrecher sind in ihr Haus gekommen. They killed the husband. Sie haben den Ehemann getötet. I bet she was shot. Sie wurde angeschossen. And she, because of where the she was wounded, she could no longer walk. She was now in wheelchair. And she came to the church and she gave testimony that she is now a child of God. That God used that problem to bring herself and her daughter to not become God's children. Und sie wurde so fatal verletzt, dass sie halt im Rollstuhl gelandet ist. Und als sie dieses Zeugnis gegeben hat, saß sie halt im Rollstuhl und hat gesagt, ja, Gott hat diese Einbrecher, dieses Problem gebracht, damit meine Tochter und ich endlich zu ihm finden. But the husband, they killed the husband. Aber der Ehemann ist tot. You see, God never do anything like that. Gott tut sowas nicht. It is out of your disobedience. Wegen deines Ungehorsams. You see, when you follow Christ, it's always light. Wenn du Jesus Christus folgst, ist es Licht. Where there is light, there is no darkness. Licht ist keine Finsternis. But if you open the door for darkness to come, aber wenn du der Finsternis die Tür öffnest, you are the one that opened the door. Bist du derjenige, der it's die Tür öffnet? It's not God that opened the door for that problem Gott, to come in. Der you die Tür are öffnet, the um diese Probleme reinzulassen, sondern du bist derjenige, praise der diese the Lord. Probleme reinlässt. Amen. Amen. He cleans us with his own word. Er reinigt Amen. Uns mit seinem eigenen and Wort. Go back to 2 Kings 7. 2. Könige 7. Then he said, you know, the Syria army, they all left the camp. Die syrische Armee hat ihr Lager verlassen. Die Aramäer haben ihr Lager verlassen. Allow Christ's word to be what teach you. Lass zu, dass das Wort von Christus dein Lehrer what show you the way. Was dir den Weg zeigt. You're believing him. Ihm zu glauben. Fight for you. Kämpft für dich. You see, you're believing Christ, fight Christus for glaubst, you. Kämpft für dich. You're depending on dass du dich auf ihn verlässt. His word fight for you. Das kämpft für dich. I don't know if you understand. Praise the Lord. Halleluja. You're believing is your victory. Glaubst, das ist dein Sieg. That's what Jesus told this woman. Das hat Jesus dieser Frau gesagt. The woman with issue of blood. Die Frau mit den Blutungen. He said your faith. Dein Glaube hat dich geheilt. Markus 5. Praise the Lord. Halleluja. We are still coming back to 2 Kings. Mark, quickly go to Mark 5. Markus 5. Mark 5, verse 34. Markus 5, Vers 34. And he said unto her, daughter, your faith hath made you whole. Go in peace and be whole of your plague. Your faith. Her faith was this woman depend on Jesus. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Diese Frau hat sich auf Christus verlassen, das war ihr Glaube. He said, look at him, verse. Praise the Lord. Let us read from verse 25 a little bit and read some of it so that we can understand it better. Ab 25. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and has suffered many things of many physicians and has spent all that she had and was nothing better but rather grew worse. Praise the Lord. Hallelujah. Sie hat so viel Geld für Ärzte ausgegeben, aber das Problem war immer noch da. Not just there, but getting worse. Da, sondern es wurde sogar schlimmer. When she heard of Jesus, that's why you have to let them hear of Jesus. Deswegen musst du sie von Jesus hören lassen. Allow them to hear of Jesus. Lass sie von Jesus hören. Amen. Came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch Betty's clothes. You know, she said, if I, you know, now she wants to put her trust on the Lord. Jetzt will sie ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. She wants to believe the Lord. Sie will dem Herrn glauben. Okay, if I help us to read verse 27. 27. When she had heard of Jesus, came in the press behind. Came in the press behind and touched his garment. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 28, for she said, if I may touch Betty's clothes, I shall be whole. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. And straightway the fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed of that plague. Praise the Lord. Halleluja. It is not touching anybody. Es geht nicht darum, jemanden zu berühren. It is not just touching people. Es geht nicht darum, Menschen zu berühren. It is touching Jesus. Sondern Jesus zu berühren. You know, people want, you know, they touch religion, they think they are touching Jesus. Leute berühren Religion und denken, sie berühren Jesus. They touch someone touching even Moses. Einige berühren sogar Mose. If you are under law, you are touching Moses. Wenn du im Gesetz bist, berührst du Mose. You see, some touch, they touch different things. You see, think that they touch verschiedene Sachen und denken, dass sie damit Jesus. You know, this woman, you know, when she was pressing in to touch Jesus, she touched a lot of people. Als diese Frau auf dem Weg war, Jesus zu berühren, ist sie an viele Leute gestoßen dabei. But she was not healed. Aber sie wurde nicht geheilt von diesen Berührungen, bis sie Jesus berührt hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, "Who touched my clothes?" Praise the Lord. Hallelujah. Who touched me? Wer hat mich berührt? You know, a lot of people touched Jesus. Viele Leute haben Jesus berührt. A lot, there were so many there. So viele dort. And all of them, they were touching him. Und viele haben ihn But berührt. Jesus says, somebody touched me. Aber Jesus hat gesagt, jemand hat mich berührt. Because somebody touched him with the hand of faith. Der Hand des Glaubens berührt. With another hand. Mit einer anderen Hand. Praise the Lord. Hallelujah. Different from the hand that others have been using. Als die Hand, die andere Leute benutzt haben, um ihn zu berühren. This hand was so different. Diese Hand war anders. Amen. Amen. And his disciples said unto him, thus said the multitude, truly deep, and said, thou who touched me? Praise the Lord. Hallelujah. Somebody touched me with another hand. Jemand hat mich eine, mit einer anderen the hand, hand of faith. Der Hand des Glaubens. And that's why Jesus said, if you look at it in this verse 34, and he said unto her, daughter, your faith have made thee whole. The hand of faith you used to touch me. Die Hand des Glaubens, mit der du mich berührt hast, dein Glaube hat dich heil gemacht. Your faith has worked for you. Dein Glaube hat für dich funktioniert. Your faith is a worker. Unser Glaube ist ein Arbeiter. That work for us. Der für uns arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Allow your faith to work for you. Lass zu, dass dein Glaube für dich funktioniert. Your belief. Your belief is your faith. Dein Glaube. Your belief is your faith that works for you. Dein Glaube funktioniert für dich. You see, your belief in Christ. Das war Jesus Christus. She glaubt. Said in her heart. She said to herself, sie hat zu sich "If gesagt, I can touch her, wenn ich, she believed that once she touched, if I touch Jesus, I will be healed." Sie glaubt, dass wenn ich Jesus berühre, dann werde ich geheilt sein. And she was healed. Und sie wurde geheilt. Her faith work for her. Ihr Glaube hat für sie funktioniert. You rest and your faith work for you. Du ruhst dich aus und dein Glaube arbeitet Just für dich. Just believe Jesus. That Glaube is why it is effortless change. Deswegen ist es einer ist einer ist eine Veränderung, die keine Arbeit kostet. That you know it is effort. You that you don't relax, but believe him. Du ruhst dich einfach auf ihn aus, aber glaubst ihm. Trust him. Vertraust ihm. Your faith is Christ. Dein Glaube ist Christus. Your belief is Christ. Dein Glaube ist Christus. Christ is a person. Christus ist eine Person. In the spirit world. In der geistlichen Welt. You see, your faith is a Dein Glaube ist eine Person. That is in the spirit world. In der geistlichen Welt ist. Praise the Lord. Halleluja. Nothing of him. Ever decay. Nichts, was von Jesus ist, ist His vergänglich. His body did not decay. Sein Körper ist nicht His body was so different. Sein Körper war so His anders. His body lived forever. Sein Körper lebt für immer. You know when he was talking to the Pharisees. Also zu den Pharisäern sprach, zu den Juden. In John 12. Johannes 12. He was talking to them. He told them he was going away. Hat ihnen gesagt, dass er And weg they asked, they told him something. They said, "You are going away." Gesagt, you, are go- you are going away. But the Lord told us that Christ will live forever. Aber das Wort sagt uns, dass Christus für immer lebt. Then where are you going? Wieso gehst du dann? Let's go there. John 12. Johannes 12. John 12. Verse 34. The people answered him. You know, they answered him when he told them about his death. Sie haben ihm geantwortet, als er gefragt hat wegen seinem Tod. The people answered him, "We have heard out of the law that Christ abided forever. We have heard out of the law that Christ is going to live forever. Dass er Christus für immer leben wird. Why are you going to die? Deshalb wirst du sterben. Are you not going to live forever if wirst you are really immer Christ? Leben, wenn du wirklich Christus bist? Praise the Lord. Hallelujah. They did not know that his body will never even die. Sie wussten nicht, dass sein Körper niemals sterben wird. In Acts, go to the book of Acts. Apostelgeschichte. Acts 13. 13. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 13. Acts 13, verse 37. Apostelgeschichte 13, 37. But he whom God raised again saw no corruption. Der aber den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. You see, saw no corruption. Er hat die Verwesung nicht gesehen. You see, this body never decayed. Ja, sein Körper ist nicht verwest. They did not know that. Was wussten sie denn? That Jesus is not even going to die. Dass Jesus nicht sterben wird. That the body never decayed. Sein Körper he nicht never died like man died. Es stirbt nicht wie der Mensch stirbt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. His body as a person is still alive. Sein Körper als eine Person ist immer noch lebendig. His body is still alive. The Christ body is still alive. Der Körper von Christus. He is still alive. He is not dead. Er ist nicht tot. So also Psalms 89 said it to us. In Psalm 89 steht he said the sea shall not see corruption. Can live forever. Go to Psalm. Leben und keine Verletzung. Psalm 98. Psalm 89. We can read 35 and 36. 35 und 36. He said, once have I sworn by my holiness, that I will not lie unto David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. His seed shall endure forever. In der deutschen Version, Vers 36 und 37, einmal habe ich bei meiner Heiligkeit geschworen, niemals werde ich David belügen. Sein Same soll ewig bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Praise the Lord. That Jesus lived forever. Dass Jesus für immer lebt. It is tangible. Es ist greifbar. You see, it is what you can hold. Das ist, was du festhalten kannst. That is why in Hebrews 11:1. He said it is evidence of things not seen. Es ist eine Tatsache von Dingen, die man nicht sieht. What you can see, you know, what you can hold on to. Was du festhalten what kannst. What you can believe. Was du glauben what kannst. You can trust. Was an was du was zu vertrauen. That is faith. Ja, that is Christ. Das ist Christus. You see, if you are in faith, you are wenn du not. Glauben bist. You are not in. You are not in. What will I use? You are not in. What you are not sure of. Du bist nicht in der Unsicherheit. You see, if you are in faith, you are not in wenn what du you are not sure bist of. Du nicht in der Unsicherheit. You are even more sure of it more than the naturality and the fact that you see naturally. Du bist dir in dem sicherer sogar als das, was du um dich herum siehst. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. Your faith is the Lord himself working for you. Der Glaube ist der Herr selbst, der für dich arbeitet. This is your faith, that woman's faith. Dieser Glaube dieser Frau. The woman with issue of blood. Die Frau mit dem Blut. That Jesus said your faith have made you whole. Wo Jesus sagt, dein Glaube hat dich your geheilt. Your faith work for you. Dein Glaube arbeitet für dich. Your faith is tangible. Dein Glaube ist greifbar. Your faith is the Lord himself working for you. Dein Glaube ist der Herr selbst, der für dich your arbeitet. Your faith is the Lord himself. Dein Glaube ist der Herr, for you. Der für dich kämpft. He is the one fighting for you. Er ist derjenige, der für dich kämpft. That is why you do not fight for yourself. Deswegen kämpfst du nicht für dich selbst. You see, you do not fight for yourself. Du kämpfst nicht für dich selbst. Romans 12. Römer 12. Romans 12. Römer 12. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 19, we said, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, said the Lord. You do not fight for yourself. Wir kämpfen nicht für uns selbst. Allow the Lord to fight for you. Lass zu, dass der Herr für dich kämpft. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20, therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. We do not fight for ourselves. Wir kämpfen nicht für uns selbst. We allow the Lord to fight for us. Wir lassen zu, dass der Herr für uns kämpft. Our faith is the fighter. Unser Glaube ist der Kämpfer. That fight for us. Der für uns kämpft. And he is a person. Und er ist eine Person. And is Christ himself. Das ist Christus selbst. Before the God in 2 Kings 7. Look at verse 6, from verse 6. 2. Könige 7 Vers 6. Before the God. Before the four leprosy made God. Bevor die drei Aussätzigen dort angekommen sind. For the Lord had made the host of the Syrian to hear a noise of chariots and a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, lo, the king of Israel hath hired against us the kings of Hittite and the kings of Egyptian to come upon us. Praise the Lord. Hallelujah. Denn der Herr hatte das Heer der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen, sieh, der König von Israel hat die Könige der Hittiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf. Just like Jesus said in Matthew 6, also Jesus sagt, Matthäus 6, verse 32. He said, before you ask, your father knows what you are in need of. Bevor du bittest, weiß dein Vater, was du brauchst. He knows what you are in need of. Er weiß, was du brauchst. It's no, you know, it's like my baby here with the mother and the father. You know, he never asks for winter jacket. Er muss sich nach einer Winterjacke. But they know that it's time for that. Er weiß es. He never asks. You know, he cannot even ask for anything. Dann er kann um nichts wirklich bitten. But the mother, you know, before even without him asking. Ohne dass er fragen muss. Praise the Lord. Hallelujah. The mother, the father, they know that he Mutter is in need of those things. Wissen, dass er das so braucht. Also is the Lord for you. Und genauso ist auch der Herr für so dich. Also is Jesus genauso for you. Ist Jesus für dich. So also was God for these people. Genauso war auch Gott für diese Leute. Before sie dort angekommen sind. You see, they already have victory. Hatten sie den Sieg schon. Praise the Lord. Hallelujah. The Syrian, they ran away. Die Syrische und die Aramäer sind weggelaufen. Then in verse 7, wherefore, they arose and fled in the twilight, and left their tent, and their horses, and their asses, even the camps as it was, and fled for their life. Praise the Lord. Hallelujah. I told you to read it. To read here. Did you read it? Who read it? Praise the Lord. Hallelujah. Please always try to read it. Amen. Amen. So that the Lord will also. It's all we are learning here is not all. Alles, was wir hier lernen, ist nicht alles. Once you get to, wenn du zu Hause bist, and as you study, you liest get dir das nochmal durch und dadurch bekommst du sogar noch mehr Offenbarung. Praise the Lord. Hallelujah. More revelation will be coming out from it, you see. All we are getting here is not just all. Alles, was du hier bekommst, ist nicht alles. That if I will read it tomorrow, I get other things. Gibt's, wenn ich's morgen nochmal lese, more than I have today. Als das, was ich heute habe. Praise the Lord. Hallelujah. Before the God, the battle have already been won. Bevor sie dort angekommen sind, war die Schlacht schon gewonnen. You know where he leads. Dort, wo er hinführt, dort versorgt er auch. He is the provider. Er ist der Versorger. He will do it. That's what he said. He said, whatever you ask, I will do it. Was immer du bittest, das werde ich tun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Luke 22. Lukas 22. We are coming back here, Luke 22. We are coming here again. Verse 35. And he said unto them, when I sent you without purse and strips and shoes, lack ye anything? And they said, nothing. Er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen nichts. Did you lack anything? Hat euch etwas gemangelt? They said nothing. Und sagt nichts. Praise the Lord. Yeah. Amen. Allow him to prepare there for you. Lass zu, dass er den Ort vorbereitet. He wants you to enjoy. Er möchte, dass du and not to suffer before you enjoy. Genießt und nicht erst leidest, bevor du genießen kannst. You know, if he is pleased with the prosperity of his servant. Wenn er Wohlgefallen an dem Reichtum seiner Knechte hat, of his son? Was ist dann mit dem Reichtum seiner Söhne? Praise the Lord. Halleluja. If you are happy that your servant prosper. Wenn du dich freust, dass dein Diener what about when your son prosper? How great will be that Erfolg hat? Wie viel mehr hast du Freude, wenn dein Sohn Erfolg hat? He want us to enjoy. Er möchte, dass wir uns das Leben genießen und nicht, dass wir leiden, bevor wir genießen. Aber einige von uns wollen before leiden, we enjoy. Bevor wir genießen. Go to Ecclesiastes 2. Prediger 2. Praise the Lord. Halleluja. Verse 26. Prediger 2, 26. He said, for God giveth to a man that is good in his sight, wisdom. A man that chooses him, he gives him wisdom. Und der Mensch, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit. You know, if you choose him, he'll give you Jesus. Wird er dir Jesus geben. If you choose him, he will give you salvation. Wird er dir Erlösung geben. You know, for sinners, he gave us, we were sinners. When we not choose him, we not receive Jesus. Als wir uns für ihn entschieden haben, hat er uns Jesus gegeben. And when we now have Jesus, he now gives us another gift, that is baptism of the Holy Ghost. Und als wir uns dann für Jesus entschieden haben, hat er uns sogar ein anderes Geschenk gegeben, und das ist die Taufe des Heiligen Geistes. He is always a giver. Er ist immer ein Geber. He said, for God give to a man that is good in his sight, wisdom and knowledge and joy. But to the sinners he gave a travail. To the sinners, those without him. Zu den Sündern, die ohne ihn sind, gibt er Leid. You know what travail is? Ihr wisst, was Plage bedeutet. You know, they walk and walk and walk. Sie arbeiten und arbeiten. They live in fear. Sie leben in Angst. They live in fear. Sie leben in Angst. Because they never know what is going to happen tomorrow. Weil sie nicht wissen, was morgen passiert. They never know. You know, they travel in fear. Sie reisen in Angst. They do everything in fear. Sie tun alles in Angst. But that should not be for God's children. Aber sollte nicht für uns Kinder Gottes gelten. If you allow Jesus to be your yesterday. Wenn du zulässt, dass Jesus dein Gestern heute. And you know that Jesus is your today. Und du weißt, dass Jesus auch dein heute ist. And you also know that Jesus is going to be your tomorrow. Solltest du auch wissen, dass Jesus dein Morgen ist. And we know with him, in him is light. In ihm ist das Licht. If you have him, you have light. Wenn du ihn hast, hast du das Licht. And darkness have no power over you. Und die Dunkelheit hat keine Kraft über you dich. You see all those problems, what they are afraid of, they don't das, have power sie Angst over haben, you. Es hat keine Kraft über praise dich. The Lord. Halleluja. He gave us sinners, but to the sinners he gave a travail to gather and to heap up. He gave to gather and to heap up. Allow him to prepare there for you. Das ist so, dass Gott diesen Ort für dich vorbereitet. You see, whatever he have revealed to you, was immer er dir offenbart hat, allow him to prepare there. Lass du es erst vorbereitet. It takes him time. Es braucht Zeit. Because you know, man man never listened to him. Der Mensch hört Gott nicht zu. For him, it could have been that very day. Even that very day, you have your back, you receive Jesus as your Lord and your Savior. That very day, everything in the natural world supposed to be, everything to just be 100% perfect for you. Wenn es nach ihm ginge, wäre es ihm sogar lieb, dass an dem Tag, als du Jesus empfängst, an dem du Jesus empfangen hast, alles andere, dass sich auch alles, was du empfängst, in deinem Geist sich manifestiert. But you have to go through your soul. Aber es muss durch deine Seele you gehen. Have to go through your mind. Es muss durch deine Gedanken they gehen. Go through your mind. Es muss durch deine Gedanken and that is gehen. Why it takes time. Deswegen braucht es Zeit. You know, and that is why, you know, when God reveals things to you, wenn Gott dir Dinge offenbart, ask him also frag ihn, the time. Zu welcher Zeit? It's very, very important we know the time. Dass wir die Zeit how are things going to work? Werden Dinge funktionieren? Praise the Lord. Halleluja. Because if you look at that of Moses, wenn du auf Moses schaust, Moses knew he was the deliverer. Moses wusste, dass er der Erlöser ist. But he did not know how the Lord was going to save them. Aber er wusste nicht, wie der Herr sie retten würde. And doing it with his own power. Und es in seiner eigenen Kraft. Because God does not use natural man. Denn Gott nutzt natural means. Nicht natürliche Dinge. You see, natural means to get his work done. Um seine Arbeit zu verbringen. He doesn't use natural. It's still like that today. Das ist auch and that's why so. We cannot. It's so difficult for us to work with him. Deswegen ist es so schwierig für uns mit ihm zu gehen. If he's gone, if he tells you this house belongs to you. Nee, er sagt, dieses Haus gehört dir. What are we going to do? Was werden wir denken? We are going to look tun? At our portemonnaie. Wir werden auf unser Portemonnaie we schauen. We are going to look at our account. Auf unser Konto schauen. We are going to look at where is the money coming from. Wir werden uns fragen, woher how kommt das Geld? How much am I receiving every month? Wie viel verdiene ich im Monat, dass ich mir das überhaupt leisten kann? Praise the Lord. Then you doubt. Und dann fängst du an zu zweifeln. Es ist nicht möglich. He cannot work in doubt. Aber er kann mit Zweifeln nicht arbeiten. Er arbeitet nur im Glauben. This house belongs to you, yes, Lord. Dieses Haus gehört dir, ja, Herr. Ich glaube das. Ich danke dir. Du denkst dir. Du machst dir keine Gedanken über das Wie. You never think how. Du machst dir keine Gedanken über das because Wie. He said the how belongs to denn das Wie gehört Gott und nicht dir. If you start thinking of how, wenn du ständig über das Wie nachdenkst, you will doubt him. Wirst du anfangen an ihn zu zweifeln. Because the natural man will tell you weil das natürliche Mensch wird dir sagen, es ist unmöglich. Praise the Lord. Halleluja. You don't believe him, start du glaubst an ihn und fangst an ihn zu preisen. If you see it or not, start praising him. Du sagst, prayer is praising. Nach dem Gebet preisen wir. You know, when I tell you I'm going to give you something. Wenn ich dir sage, ich werde dir etwas geben. Something very big. Etwas Großes. And if you believe me. Und wenn du mir glaubst. That I will show, I will give it to dass you, ich dir das geben werde, egal. What will you be doing? Was passiert? Was wirst du tun? Du wirst dich freuen. You'll be rejoicing. Das nennt sich Vorfreude. You will be jumping up and du wirst dich freuen. And that is how after prayer. Nach dem Gebet. We are to start rejoicing. Sollten wir uns freuen. And praising him. Und dem Herrn and thank preisen. Him. Und ihm danken for the victory für den Sieg, den er uns praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. God bless you. He gave her travel to gather and to heap up, that he may give to him that is good. Praise the Lord. Halleluja. He is the giver. Er ist der Geber. Not you, the nicht taker. Du. It's not you going to take nicht it by du, force. Ist mit Zwang an sich reißen. It's not you going to take it by force. Musst du diese Sachen nicht mit Zwang an dich reißen. He gave it to you. Er gibt dir das frei. He is the giver. Er ist der Geber. You know when he was now the giver. Als er Geber. During Moses' time, you see. Zeit von Moses. Moses, you know Moses, we were just relaxing. Moses konnte sich ausruhen. No, he didn't just go there. You know, without arrow, without bow, without whatever they fight with. Ohne irgendwelche physischen Waffen. No natural weapon. Just speaking the word. Einfach nur das Wort sprechen. And the word is powerful. Und das Wort ist kraftvoll. It's enough to do the job. Praise the Lord. Amen. Amen. He is the giver. Er ist der Geber. That he may give to him that is good. Who is good? Wer ist gut? That man that is good. Der Mensch, that woman that is good. Die Frau, die gut that who is good? The man and the woman that choose Christ. Die sich für Jesus Christus entscheiden. It's not the person, it's not the man, the woman that give food to the poor. Nicht die Frau, die spendet. You see that you're not the good of this world. Das Gute der Welt, der Mann, der treu ist. The man that is good before God. So, he said before God and not before man. Nicht vor Menschen. Two, can you help us to read it? Yeah. Vers 26. Dem Menschen, der ihn gefällt, gibt er Weisheit, Erkenntnis und Freude. Doch wer Gott missachtet, den lässt er sammeln und anhäufen, um dann alles dem zu geben, den er liebt. Dann war die ganze Mühe des einen vergeblich, als hätte er versucht, den Wind einzufangen. Praise the Lord. Yeah. That he may give to him that is good before God. Those that are good before him are not those that are good before man. Die, die gut sind vor Gott und nicht vor Praise Menschen. The Lord. Not those that this world call good. Und nicht die, die diese Menschen gut Those he call good. Amen. Allow him to gather for you. Lass zu, dass er für dich sammelt. Allow him to make them gather for you. Lass zu, dass er für dich sammelt. You see, allow him to prepare that very place to you, for you. Dass er diesen Ort für dich vorbereitet. You know, if he tell you this is your husband. Wenn er dir sagt, das ist dein Ehemann. You know, you have to prepare that man. Er muss diesen Menschen vorbereiten. You have to prepare things before you get it. Er muss dich vorbereiten. You have to prepare you also. Er muss auch dich vorbereiten. You prepare both sides. Bereitet beide Seiten vor. Praise the Lord. Halleluja. He prepared both sides. Er bereitet beide Seiten so that vor. Once you now come together, damit du, wenn ihr zusammenkommt, in the natural, you know, that's physically. Physisch. That's, you know, because you have to be first of all be one in the spirit before you can be one. Äußerlich sein. When you now come be one, when you now know each other outside. Euch äußerlich kennen. So that things will not be too hard for you. Damit die Dinge nicht hart werden. Because you know the natural man. Der natürliche Mensch. He prepared only you. Wenn er nur dich And he did not prepare the other side. Aber die andere Seite nicht vorbereitet. How will it be? Praise the Lord. Das ist bitter. And that the other side is not prepared before you get Seite it. Die andere Seite ist nicht vorbereitet, bevor du da ankommst. You will go there, it will be as if you go to hell. Und es wird die Hölle sein auf Erden. You will not like what you are going to see. Du wirst das, was du antreffen wirst, Allow him to prepare that place for you. Wird dir nicht gefallen. Lass zu, dass er diesen Ort für dich vorbereitet. He loves you. Er liebt dich. He knows what you need. Er weiß, was du brauchst. Exactly, you know how he loves these people. God loves them. Er diese Leute hier And you know he prepared this place for them. Er hat diesen Ort für sie vorbereitet. Without them fighting for anything. Um irgendwas Everything zu kämpfen. Was just Alles for them. War ein Geschenk so für sie. So also, you know when he bring your husband Wenn or your wife, oder eine Ehefrau bringt. Your mate for you. It is a gift from him. Es ist ein Geschenk von ihm. Praise the Lord. Halleluja. You know he doesn't want you to become problem for you. Es soll kein Fluch werden. He always prepared. Prepared both sides. Er bereitet You know sometimes you know the other side. You can't be ready, but the other side is not yet ready. Du bereit sein, aber die andere Person ist nicht bereit. Praise the Lord. Halleluja. And the other side, we want to allow him also or heart or the other side, if it's a woman or a man, to be ready. Dass die andere Seite bereit ist. Don't see the time against you. Schau nicht auf die Zeit. Know that the time is working for Erkenne, you. Erkenne, dass die Zeit für dich arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. You know when you plant a seed. Wenn du einen Samen einpflanzt. And that seed is taking time for it to grow. Und dieser Samen braucht that Zeit. You cannot see it on the surface. Zu wachsen. Du siehst ihn nicht an der Oberfläche. And sometimes you think it's not Manchmal growing. Manchmal denkst du, es wächst nicht. You know how you know it's growing. Wisst ihr, wie ihr das seht? Just remove the sand and see it down. Entferne den Sand und schau you auf. You can see the root growing already. Und sieh die Erde und du siehst die can Wurzeln. You get it? Though you cannot see, does not mean it's Weil not growing. Siehst, heißt es, dass es nicht wächst. Praise the Lord. Halleluja. That you cannot see anything to show for it. Weil du keine does not mean the Lord is not preparing. Heißt nicht, dass der Herr nicht vorbereitet. He is preparing him. Er bereitet He is not a man that should lie. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, these four leprosy men. Diese vier Aussätzigen. Before they made the decision to go to the Syrian camp. Bevor sie sich entschieden haben, das aramäische Lager zu gehen. And you know, they did not even know that the Lord was preparing, had prepared that very place for them. Wussten sie nicht mal, dass der Herr diesen Ort für sie vorbereitet hat? I don't know if somebody's getting me. Praise the Lord. Halleluja. They were even afraid to get into it. Sie hatten sogar Angst, dorthin zu gehen. They have to make the decision to choose what to do. Sie mussten sich entscheiden, was sie tun. And at the end, they now said, "Let us go." Und dann sagt, lass uns einfach gehen. And getting there, everything was well prepared for them. Gut vorbereitet. That is how you want to prepare places for us. Und so will er auch Orte für uns vorbereiten, bevor wir dort ankommen. Praise the Lord. Halleluja. There's so many times we do not allow him to do that. Lassen wir das nicht zu. We are so much in haste. Wir sind in Eile. You know, Moses was so much in haste. Mose war in Eile. And that is why he killed somebody. Und deswegen hat jemand getötet. Ah, praise the Lord. Halleluja. The flesh is a killer. Das Fleisch ist tötet. It's only Christ that is. Nur Christus schenkt Leben. That is a savior. Ist ein Retter. Ist der Retter. Amen. Amen. The flesh is a killer. Das Fleisch tötet. Maybe we go there right now. We see 2 Corinthians 2:6. 2 Korinther 2 Korinthians 2 2 Vers 6. Are we there, please? Vers 6. Are we there? He said, who also have made us able minister of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Praise the Lord. Halleluja. Christus, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Praise the Lord. Halleluja. You see, the letter kill it. Der Buchstabe tötet. You see, the flesh kill it. Das Fleisch tötet. If you are in the flesh, wenn du im Fleisch bist, you are under law. Bist du im Gesetz. And it's kill it. Und das tötet. It's not a savior. Das ist kein Retter. It is the spirit that is a savior. Ist der Geist der Retter. That give a life. Der Leben schenkt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Allow him to prepare there for you. Lass zu, dass er diesen Ort für dich vorbereitet. Let the gather heap up for you. Dass sie für dich sammeln. And not you God going there and gathering for them. Nicht, dass du dort sammeln musst. You see, and not you going there and gather sammeln and before you can even see a way out. Bevor du einen Weg rausfindest. He wants them to gather for you. Er möchte, dass sie für dich sammeln. You know, he is not dealing with one person. Er arbeitet nicht nur an einer Person. If I use that of husband and wife. Wenn ich das mit der Ehe zum Beispiel nutze. You know, if you tell you your husband. Wenn er dir offenbart, wer dein Ehemann ist. And he revealed him to you. Wenn er dir diese Person offenbart. And you are prepared. Und du bist vorbereitet. Because the Lord has been preparing you. Weil der Herr dich vorbereitet hat. Because you hear his voice. Weil du auf seine Stimme hörst. But the other side, he might not even be unsaved. Ist vielleicht sogar ungläubig. That he doesn't even have relationship with Jesus. Hat er nicht mal eine Beziehung mit Jesus. Then the Lord will now look for a way to bring him to him. Der Herr wird dann nach einem Weg suchen. That he will now start knowing him. Diese Person eine Beziehung mit ihm hat. You see, he knows the way. Er kennt den Weg. He know how to guide and direct him. Er weiß, wie er diese Person zu führen hat. Damit diese Person ihn erkennt. Und Beziehung mit ihm hat. Just like just as you are having relationship with him. Genauso wie du Beziehung mit Gott hast. He now prepare you spiritually. Er bereitet dich geistlich vor. In the spiritual world, you see, prepare you with bereitet the er dich vor mit dem Wort. Beide. Now once you now come together, wenn ihr zusammenkommt. You know the word of God is now your mother, Gottes your father. Gottes Wort ist Any jetzt problem, Mutter und Vater what do you do für dich. Go to the word Problem of God. Gehst du in Gottes Wort. The problem will not take das Problem you to wird dich nicht zu Freunden bringen. That would only will love you in the first place. Die dich noch nicht mal lieben. I don't know if you understand. You know, in marriage, yes, people don't even know what it is. Leute wissen nicht, was Ehe bedeutet. It's very interesting. Ist sehr interessant. Because you are going to miss somebody you don't even know before. Du wirst auf jemanden treffen, den du noch gar nicht kennst. You don't know what he has done. Du weißt nicht, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Du weißt nicht, was sie im Keller hat. And that's why some, after choosing, deswegen einige, nachdem sie sich entschieden you haben, see, even to have relationship with Jesus will be so difficult. Es wird sogar ein Kampf sein, deine eigene persönliche Beziehung mit Jesus weiterhin zu pflegen. You know, if he prepares you, allow others to be prepared also. Wenn Gott dich vorbereitet, dann lass auch zu, dass Gott andere vorbereitet. You see, allow him to prepare lass whoever zu, dass er diese Person he vorbereitet. Said your mate. Wer auch immer dieser Ehepartner sein soll. Praise the Lord. Halleluja. And so many times, you know, the other side might choose a hard way. Oft entscheidet sich auch die andere Seite für den härteren Weg. He might choose a hard way. Entscheidet sich für den härteren Not Weg. Like you that choose nicht wie du, the word of God. Der sich für Gottes Wort he might entscheidet. Choose a hard way. Sie entscheidet sich für den härteren Weg. Und der härtere Weg, wie Mose. Moses, his choice, his first choice was hard way. Mose, seine erste Entscheidung war der harte Weg. Now that is the natural way of das ist der natürliche Weg you der see, Menschen. With your weapon, with mit deiner your eigenen power, Waffe, mit deiner eigenen Kraft willst du es bekommen. Instead of how many years for the children of Israel, more years was added to it. Anstatt dass sie 40 Tage unterwegs waren, waren sie 40 how Jahre unterwegs. How many years was added to it? It was remaining 10 years. And it was another, you know, 30 years was added to it. Eigentlich hätten sie nach 10 Jahren in dieser aus Ägypten ausziehen müssen, aber durch den Ungehorsam von Mose mussten sie noch 30 weitere Jahre in dieser Gefangenschaft leben. Because of the flesh, the mystery of the flesh. And that's why we don't go there at all. Und deswegen gehen wir nicht mehr zurück zum Fleisch. Allow the Lord to prepare wir lassen zu, for dass you. Der Herr das auf vorbereitet. Doing it stellt. Naturally. Es auf natürliche Weise tun, ist nicht sein System, es ist his nicht Gottes System. Is Gottes System ist übernatürlich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Back to Second King. Zweite Könige. In Vers 16. If you have read it, you I'm sure you know the story already. Amen. Amen. And this leprosy man, this four men. Is here? They were the ones that now brought the victorious news. Aussätzigen, weil an die gute Nachricht zurück in die Stadt gebracht haben. Das haben wir gesehen, das ist passiert. They did not believe them. Natürlich hat man ihnen nicht geglaubt. Until they themselves, they got it. Erst als die Leute selbst gesehen find haben it was true. Und erkannt haben, dass diese vier Aussätzigen die Wahrheit sprechen. That the enemy, they started fighting dass der themselves. Feind anfing, sich selbst zu bekämpfen. They started fighting themselves. Sie fingen an, sich selbst zu bekämpfen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Everything. Und haben dann alles the zurückgelassen food, aus Essen. Alles haben sie zurückgelassen aus Angst. Praise the Lord. Halleluja. We are not to doubt his word. Wir sollten nicht an sein Wort zweifeln. Don't be a doubter. Sei kein Zweifler. If you are under grace, wenn du in der Gnade bist, dann zweifelst du nicht. Under the Lord you will doubt. Im Gesetz wirst du zweifeln. You will not believe the word du wirst of God. An Gottes Wort nicht glauben. You will not believe the gospel of du wirst Christ das Evangelium von Christus nicht glauben. Du wirst das alles als Lüge sehen. Wenn du verblendet wurdest, Love durch dieses blind Gesetz, people. Das Gesetz verblendet Menschen. There was somebody here that doubted this man, the man jemand, of God. Der an Gottes, an den Propheten gezweifelt hat. Look at that. Look at verse 1 and verse 2. of this chapter, 2 Kings 7. He said, then Elisha said, hear ye the word of the Lord. Thus said the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Then the Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God, and said, behold, if the Lord would make windows in heaven, might this thing be? And he said, behold, thou shalt see it with your eyes, but shall not eat thereof. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are not to doubt the word of God. Wir sollten an Gottes Wort nicht zweifeln. Not doubting, please. Zweifelt nicht an ihm. Can tell you something that doesn't make sense at all. Kann er etwas sagen, was keinen Sinn ergibt? Believing. Aber glaube an ihn. Amen. Amen. You know, this man of God says something. Der Mann Gottes hat etwas gesagt, that in the natural man was im Natürlichen sense. Keinen Sinn macht. Praise the Lord. Halleluja. It doesn't make any sense. Es macht gar keinen Sinn, was er da sagt. But it cost him something. Amen. Was hat ihn etwas gekostet? Praise the Lord. Halleluja. Proverbs 16, we will let us quickly go through. And the people went out and spoiled the tent of the Syrian. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord. You see it. 2. Könige 7, Vers 16. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer, so dass ein Maß Feinmehl einen Silberling galt und 2 Maß Gerste auch einen Silberling, nach dem Wort des Herrn. You see, just like the man of God has genauso said, wie der Mann Gottes es gesagt hat. The next day, it was just the next day. Es am nächsten Tag. And the king appointed the Lord, on whose hand he leaned, to have the charge of the gate. And the people threw up him in the gate, and he died, as the man of God had said, who spake when the king came down to him. Praise the Lord. Halleluja. Und der König bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor, und das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, der es vorausgesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. And it came to pass, as the man of God has spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and 1 measure of fine flour for a shekel, shall be tomorrow about this time at the gate of Samaria. And that Lord answered the man of God and said, now, behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, behold, thou shalt see it with your eyes, but shall not eat thereof. So, and so it fell out unto him, for the people trod upon him in the gate, and he died. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No doubters. Zweifler. Those that will not learn. Leute, die nicht lernen. That will keep on doubting. Die immer wieder an God. Gottes Wort zweifeln. They will doubt and doubt and doubt. Zweifeln und zweifeln und zweifeln. You know, Thomas was an example. Thomas war ein Beispiel dafür. You see, here somebody died. Hier ist jemand gestorben. Because of his doubt. Wegen seinen Zweifeln. He was under law. Under law, you are going Gesetz, to doubt. Unter dem Gesetz wirst du under zweifeln. Under law, you are in flesh. Im Gesetz bist du im Fleisch. You see, flesh will make you doubt das Fleisch wird anything of the spirit. Dich wird dafür sorgen, dass du das Geistliche anzweifelst. Und der Gnade. Es ist Geist. You cannot talk about light and not talk about grace. Du kannst nicht von Licht sprechen ohne Gnade. Because without the grace of God, ohne die Gnade be Gottes the light of kannst du nicht das Licht der Welt sein, kannst du das Licht von without Christus sein. Without the grace of Jesus, ohne die Gnade von Jesus, the light of Jesus kannst du nicht das Licht von Christus under sein. Grace, you unter der Gnade never doubt Christ's zweifelst word. Du nicht an Gottes Wort. You know when you doubt. Wisst ihr, wenn wir zweifeln? When you are in flesh. Wenn wir im Fleisch sind. Under law, you doubt Gesetz Christ's truth. An die Wahrheit von Christus. Under law, you see common sense. schauen wir auf Logik. And that law, it is all for this, for you it is common sense. Es ist für dich immer nur Logik. What makes sense to you? Was logisch für dich ist. Aber dann bist du im Gesetz. You are carnal. Du bist fleischlich. Under grace, the spirit is at work. In der Gnade ist der Geist am Werk. If you are under his grace. Wenn du unter seiner Gnade bist. Under grace is you are seeing Jesus. Das heißt, du siehst Jesus. If you are seeing Jesus. Wenn du Jesus siehst. You are in the light. Bist du im Licht. And you never doubt und du zweifelst das Evangelium you never doubt his du zweifelst word. Nicht an seinem Wort. Grace is light. Die Gnade ist das the Licht. Light is on. Und das Licht don't allow the light to be off. Darf nicht ausgehen. Let it be on. Lass zu, dass es anbleibt. How? Keep on seeing Jesus. Schau weiter auf Jesus. Don't be tired of seeing him. Habe Jesus nicht satt. Don't be tired of him. Sei nicht müde von Jesus. Law is darkness. Das Gesetz ist Dunkelheit. To be under law, you are in darkness. Im Gesetz zu sein, dann bist du in der Finsternis. To be under law, you are. Im Gesetz bist, you look at yourself. Schaust du auf dich selbst. You see people as your enemy. Menschen, du siehst Menschen als deine Feinde. You see your wife as your enemy. Als deine Konkurrenz. You see your husband as your enemy. Du siehst deine. You see your mother as your enemy. Geschwister deiner Eltern. You never see that als Feinde. Devil in them. Du siehst nicht den Teufel in you ihnen. You see them as the enemy. Du siehst das Fleisch als that's Feind under law. Im but under grace you see aber in der Gnade you see Satan as your enemy and siehst du den people. Teufel und nicht den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Law is darkness. Das Gesetz ist Dunkelheit. Though es ist Finsternis. It is holy. Auch wenn es heilig you ist. Know that the law is holy. Das Gesetz ist heilig. In Romans 7, let's quickly go there. Römer 7. Praise the Lord. Halleluja. Romans 7. Römer 7. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz selbst aber entspricht Gottes Willen. Jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Praise the Lord. Halleluja. We say, wherefore the law is holy. The law is holy. Das Gesetz ist heilig. And is good. Und es ist gut. And the commandment holy and just and good. The law is holy. Das Gesetz ist heilig. Then the writer of Romans said, once then, that which is good made dead unto me, God forbid. But seeing that its mind appears sin, worketh dead in me, by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Praise the Lord. Halleluja. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei fern. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Once you talk about the law, wenn du über das Gesetz sprichst, you are talking about the flesh. Sprichst du über das Fleisch. The flesh. Das Fleisch. You know, the law, the Bible called the law death. Die Bibel nennt das Gesetz Tod. It called the law wrath. Sie nennt das Gesetz Zorn. He called the law what kill it. He said the law, the latter kill it. The law tödlich. Kill it. Das Gesetz ist tödlich. Why? Wieso? Why? Because you are trying to obey it. Weil du versuchst es zu befolgen. Once it comes to you obey law. Wenn du versuchst das Gesetz you zu make befolgen, the law a killer. Machst du das Gesetz zu einem Mörder. Once you try to obey, wenn du versuchst, you don't das Gesetz obey law, zu befolgen, you depend on who fulfill the law. Wird das Gesetz tödlich? Du versuchst nicht, das Gesetz zu befolgen, du verlässt dich auf den, der das Gesetz erfüllt hat, befolgt Jesus hat. Came to fulfill Jesus the kam, law. Um das Gesetz zu that's erfüllen. Not you find. Praise the Lord. Halleluja. Let us go there, so that some of you, I don't know if all of you know that place already. Go to Matthew 5. Matthäus 5. Put something in this Mark, Romans 7. Then go to Matthew 5. Matthäus 5. Seventeen. Thank you. He said, "Take note that I am come to destroy the law." Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Oh, the prophet. I am come. I am not come to destroy, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Law is holy. Das Gesetz That's ist heilig. Römer 7, Vers 12. Das Gesetz ist heilig. Das Gesetz ist gut. Das Gesetz ist gerecht. Aber wenn du versuchst, es zu erfüllen, es zu befolgen, danach zu handeln, wenn das dein Fokus ist, wird es tödlich für dich. Obwohl es heilig sein sollte. Praise the Lord. Hallelujah. Because it was not made for you to obey. Es war nicht der Zweck, dass es befolgt wird von dir. It was not made for you to follow. Es wurde nicht gemacht, damit du es erfüllst. Your focus should be Christ. Dein Fokus soll auf Christus liegen. You see, once your focus is Christ, that is your holiness. That is your righteousness. Ist das deine Heiligkeit? Ist das deine Gerechtigkeit? You can never be focused on law and become holy. Du kannst nicht auf das Gesetz fokussiert sein und heilig werden dadurch. Once your focus is law, wenn dein Fokus auf dem Gesetz liegt, wird dich das runterziehen. Weil du you can never act enough. Das Gesetz nicht erfüllen kannst mit deinen Werken. You know, Satan is expert in law. Der Teufel ist ein Experte im Gesetz. If you read 10 chapters today, wenn du 10 Kapitel heute liest, and tomorrow you read 8, und morgen nur 8, we condemn you, wird er dich verurteilen. You read 10 yesterday. Du hast gestern 10 so gelesen. 8, heute liest 8. du 8, nur you 8. Think God will answer your Denkst du, Gott wird deine Gebete erhören? You better read 11, up to 11. Lies lieber 11 oder sicherheitshalber 12. But keep on going. You know he said that you are going to you must be moving. Du weißt, er hat gesagt, du musst dich bewegen, du musst weitermachen, du musst dich anstrengen. You must that he call it a race. Er nennt es doch ein Rennen. And you have to be running. Und du musst rennen. And now you are delayed. Aber jetzt wirst du immer under law. Jetzt Praise the Lord. Hinkst du hinterher und Leute überholen dich sogar. And that's why Jesus said in Matthew 5. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 25. Are you there, please? He said, agree with your adversary quickly while thou art in the way with him. Agree with Satan that you can never fulfill the law. Sei deinem Widersacher bald geneigt. Gebe ihm recht in Hinsicht auf deine Unwürdigkeit, das Gesetz vollkommen zu erfüllen. That you can never fulfill the law. Dass du das Gesetz niemals erfüllen you have kannst. Somebody that fulfilled Aber du hast jemanden, der das Gesetz für dich erfüllt that you trust, that you Und du vertraust, auf den du dich verlässt. That you rely on. Praise the Lord. Halleluja. It's at least at any time the adversary delivered thee to the judge and the judge delivered thee to the officer and thou be cast into prison. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence till thou hast paid the uttermost farthing. Praise the Lord. Hallelujah. The law is holy. But once you not try to obey it, you try to fulfill it, it now becomes deadly to you. Es ist tödlich für dich. The law came so that you can surrender das Gesetz kam, damit du dich Jesus beugen kannst. Because if you obey, if you violate one, aber wenn du eins missachtest, bist du in allem schuldig. That is what makes it so dangerous. Und das macht es so gefährlich. It is not I do my best and leave the rest. Du kannst dir einfach dein Bestes geben, den Rest macht Gott. No. Nein, es funktioniert nicht. You do it perfectly. Du musst es vollkommen tun. And Jesus said it. He said it in also this Matthew 5. Jesus hat es auch gesagt, Matthäus 5. Verse 20. Look at it. He said, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then 18, verse 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot of one little shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. You don't fulfill one, you fulfill all. Aber niemand kann alles erfüllen, nur Christus. It's only Christ that fulfills all. Nur Christus hat alles erfüllt. And that is why you depend on who fulfills all. Deswegen verlässt du dich auf den, der alles erfüllt hat. But as you try, if you try to fulfill them, aber wenn du versuchst, alles zu erfüllen, and that is why we don't praise man, we praise Christ. Deswegen feiern wir nicht den Menschen, sondern Christus, der alles erfüllt hat für uns. Praise the Lord. Halleluja. And that is why the Bible calls us blameless. Deswegen nennt die Bibel uns sinnlos. You know, okay, let me put it this way. He said John and Zachariah and Elizabeth, they were blameless before God. Elisabeth und Zacharias, sie waren schuldlos vor Gott. They were blameless. Sie waren schuldlos. You are blameless. Du bist schuldlos. But not aber nicht ohne Sünde. The whole world is under sin. Die ganze Welt ist unter but Sünde. You, for you, somebody aber du, paid the price natürlich of yours. Bezahlt. Jemand that is why you bezahlt. Are blameless. Deswegen bist du schuldlos. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. You see, to be sinless. Sündlos. No one is sinless but niemand Christ alone. Sündlos, außer Christus allein. That we are blameless. Aber wir sind why? Schuldlos. Because he paid the weil price er den Preis for für uns bezahlt. And we depend on him. Und wir verlassen uns auf ihn allein. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The flesh and the spirit. Das Fleisch und der Geist. You see, this Romans 7, verse 12, Römer talks 7, about 12. The flesh and the spirit. Geht es um Geist und Fleisch. The spirit is greater than the flesh. Der Geist ist größer als das Fleisch. You know, the law is spiritual. Das Gesetz ist geistlich. Look at verse 14 of it. Are we there, please? Father, can you help us to read verse 14? Romans 7. Römer 7, Vers 14. Romans 7, 17. Oh, sorry, 14, sorry. Romans 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistig ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. For we know that the law is spiritual. The spirit is greater than the flesh. Der Geist ist größer als das Fleisch. The problem is our flesh. Das Problem ist unser Fleisch. We try to solve it with our flesh. Wir versuchen es mit unserem Fleisch zu our lösen. Flesh can never solve unser Fleisch kann thing. Nichts Geistliches lösen. It is spirit to spirit. Es ist von Geist zu and Geist. And that's why Christ is spirit. Deswegen ist Christus Geist. He said, the word that I speak unto you, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. And once you come in the name of Jesus, wenn du im Namen von Jesus you are coming in spiritual form. Kommst du im Geist. You are no longer of the flesh. Du bist nicht mehr im Fleisch. Then you can fight the law. Dann kannst du auch das then Gesetz. You fulfill the law. Dann ist das Gesetz auch erfüllt. Praise the Lord. Halleluja. Because the law is not flesh and blood. Das Gesetz ist nicht Fleisch und Blut, es ist Geist. But I am kinda sold under sin. I am the flesh. Ich bin aber das Fleisch. Without Jesus, I ohne am Jesus the flesh. Bin ich das Fleisch. I am carnal, sold on that sin. Und and I verkauft. Cannot fulfill anything of the spirit. Ich kann nichts Geistliches erfüllen. Because the spirit is bigger than weil das Geistliche the flesh. Über dem Fleischlichen praise steht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The law is spiritual, but man is carnal. Das Gesetz ist fleischlich, aber der Mensch. The flesh cannot defeat the spirit. Das Gesetz ist geistlich, aber der Mensch ist fleischlich. He tells the spirit to defeat any spirit. Den Geist, um das Geist zu besiegen. He tells the spirit that Christ to defeat any spirit. Es braucht Christus, um irgendeinen Geist zu besiegen. Praise the Lord. Halleluja. Once he comes to flesh, wenn es um das Fleisch geht, Satan can beat you 100%. Kann der Teufel dich besiegen. He can beat you. Kann ich besiegen. But once you come to Jesus, wenn es um Jesus geht, the word that I speak unto you, Worte, die ich zu euch spreche, and that's why you come in the name of Jesus. Namen you von come Jesus. In the word of Jesus. Im Wort von Jesus Christus, that makes you the head of principalities and power. Mächte und Gewalt macht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 10 of Romans 7. Look Roma at 7, it. Vers 10. And the commandment which was ordained to life, I found to be unto death. Why? Because you try to obey it. Weil wir versucht haben, es zu befolgen. You see, what's supposed to give you life? Das, was uns das Leben the commandment is supposed to give you life. Sollte dir Leben schenken. It's holy. What is holy supposed to give you life? Dir Leben schenken. But because you are not coming to it, you are obeying it in the flesh. Versuchst es im Fleisch zu erfüllen, it brings death to you. Es ist tödlich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ's grace is our light. Die Gnade von Christus ist unser Licht. Again, we cannot talk about Christ's light without Christ's grace. Ohne die Gnade von Christus gibt es nicht das Licht von Christus. His grace is light that make us Licht, light. Was uns zu seinem Licht macht. In John 3, look at John 3. Johannes 3. Okay, good. Praise the Lord. Halleluja. John 3. Johannes 3. John 3 from verse 16. Johannes 3 von 16. He said, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world but that the world through him might be saved. That's why we are saved today. Amen. Amen. He that believeth on him is not condemned. But he that believeth not in not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. And this is the commandment, this is the condemnation, that light is come into the world. Jesus is light. Jesus das Licht. He said light is come into das Licht the world. Ist in die Welt gekommen. He is our light. Er ist unser Licht. He came with grace. Er kam mit der Gnade. And light came with grace. Und das Licht kam mit der Gnade. You see, both they are just the same. You see, they are together. They are one family. Light zusammen. And grace. Gnade grace und Licht. And light. And this is the condemnation that light is come into the world. And men love darkness rather than light. They love darkness rather than light. Sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Ah, you don't need to look far. They love darkness more das than light. Sehen wir überall. Because their deeds were evil. Ihre Werke böse sind. For everyone that doeth evil hated the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. His light is sufficient for us. Sein Licht genügt uns. Just as his grace is sufficient for us. Genauso wie seine Gnade uns genügt. His light is bigger and greater than any darkness. Als jede Finsternis. Understand this, please. His light sein Licht is bigger ist größer and greater than any darkness. Jede Finsternis. It can be so little. Vielleicht kann es so klein like sein. A mustard seed. Wie ein Senf. He's bigger and greater than any darkness. Aber dennoch ist es größer und mächtiger. Don't be afraid of any darkness. Hab keine Angst vor der Finsternis. Any power of darkness. Vor irgendeiner Macht der Finsternis. Praise the Lord. Halleluja. Don't be afraid of any darkness. Vor keiner Finsternis. You know, Satan, they were always afraid of Jesus. Der Teufel hatte Angst vor Jesus. Go to Colossians 3. Colossians 2. Praise the Lord. Halleluja. Colossians 2. Kolosser 2. We are the family of light. Wir sind die Familie des Lichts. We are the children of light. Kinder des Lichts. You know, if I want to, Yeah, well, we are, yesterday I went to return some empty bottles. I'm getting there, as so I was just entering. There was a man, or was a woman, or I don't know, wearing a jacket. She was holding one big dog. And as I was coming, the dog knew like this. I said, you are the one to be afraid of me. You are darkness. Praise the Lord. I said, I don't look at the dog. You are the one that should be afraid of me. I just walk and just, with my everything that I was carrying like this, I carry it. Just look at me. I said, yes, because I don't remember it. I remember what the word of God said to me. That, you know, he said, animals should be afraid of you. You see, Satan should be afraid of, whatever is in that dog should be afraid of me. Praise the Lord. Hallelujah. Things are to be afraid of us. Dinge sollten für uns Angst haben, nicht umgekehrt. Amen. Amen. I know you're being afraid of anything. Even when you dream a terrible dream. Schreckliche Träume you hast. Are still the light of du bist immer noch das Licht dieser Welt. Kolosser 2. Vers 10 to 12. Look 10 at bis 12. It. It says you are complete in him. Which is the head of all principalities and power. That is you. Das bist du. You are complete in him. Du bist zur Fülle gebracht in ihm. The Godhead. The God Head, dwelling you bodily. Die Gottheit lebt in dir. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 9. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige. You see, and you are complete in him. Ihr seid zur Fülle gebracht. Which is the head of all principalities and power. Und Gewalt ist. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him. Through the faith of the operation of God, who have raised him from the dead. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you will be dead in your sin, and the circumcision of your flesh hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, to his cross. Praise the Lord. Hallelujah. You see, all this he did for you. All das hat er für dich getan. He lived in you. Er lebt in dir. And things should be afraid of you. Dinge sollten vor dir and not haben, you being afraid of them. Praise the Lord. Hallelujah. You said you are the head of the principalities and power. Be aware of it. Seid ihr das bewusst? Then in Ephesians 6 says we wrestle not against flesh wir and blood, nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and power. Sondern gegen Gewalt und Mächte. You see, there are lower powers before you. Das sind niedrige Mächte. You are above. Und du stehst darüber. They are of principalities and das power. Sind Gewalt und but Mächte. They are lower. Aber sie sind niedriger. But you are higher. Und du stehst darüber. Ephesians 6. Praise the Lord. Hallelujah. Ephesians 6. Ten to 12. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, the lies of Satan. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mm-hmm. This time has gone. Amen. Amen. You know, you don't know yourself. Du kennst dich selbst nicht. A lot of us, we don't know ourselves. Viele von uns kennen uns selbst nicht. You know, then Satan know you. Aber der Teufel kennt dich. He said, Jesus, I know. Jesus kenne ich. Paul, I know. Paulus kenne ich. Who are you? Wer bist du? I know Jesus. Ich kenne Jesus. You know, everybody will say, okay, he knows Jesus. Jesus but sagt, what okay. about Paul? Aber was mit Paulus? You and Paul. Du und Paulus. The same. Seid gleich. Paul have Jesus. Paulus hat Jesus. So also you have also Jesus. Hast du Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus I know. Jesus kenne ich. Paul I know. Paulus kenne ich. You I know. Dich kenne ich auch. Because you are light. Weil wir das Licht because sind. Of the Jesus in you, Jesus you are light. Sind wir Licht. You know they can threaten you. Sie können dich bedrohen. They can even bring sicknesses and diseases to you. Sie können sogar Krankheiten auf dich legen. But you have to know that they are never winners. Also sollst du wissen, dass sie nicht gewinnen können. Praise the Lord. Halleluja. You know the darkness. Darkness can bring problems to you. Die Finsternis kann das Problem bringen. Don't be afraid of any darkness. Hab keine Angst vor der Finsternis. Any powers of darkness. You see, they can't threaten you. Sie können nicht bedrohen. Now, by bringing problems to you. Probleme zu they can bring sicknesses and Krankheiten diseases. They can even want to bring doubt to you. Sogar they can even want to bring frustration oder to Frustration. You. They can even want to bring depression oder to Depression. You. But know that they wisse, are never winners. Dass sie keine Gewinner sind. Praise the Lord. Halleluja. Know that they are always losers and they remain losers. Und Verlierer bleiben. Problems are darkness. Probleme sind Finsternis. No matter how big or great egal, it might look like, es always allow the light lass zu, to lead dass you. Das Licht dich leitet. Praise the Lord. Halleluja. For you as God's children. Denn als Kinder Gottes. You as God's children. Ihr als Kinder Gottes. Problem. Does not mean problem to Probleme you. Bedeutet nicht Probleme für euch. You are different from the world. Ihr seid anders als die Welt. You know God in Gott, Genesis 1. In 1. Mose. He was seeing darkness. Er hat die Finsternis gesehen. But he did not call it darkness. Aber er hat es nicht Finsternis out of that darkness aus dieser Finsternis hat er das Licht gebracht. You know problem can come to Probleme you. Probleme können kommen. Praise the Lord. I will understand Halleluja. What I'm talking about. Amen. Amen. You know, darkness was there. Die Dunkelheit war da. You know, because of time, let us go to 2 Corinthians 4. 2. Korinther 4. 2 Corinthians 4. Corinthians 4:6. He said, for God who commanded the light to shine out of darkness. He said he commanded the light to shine out of darkness. Denn er gebot dem Licht aus der Finsternis hervorzuleuchten. He brought light out of darkness. Er hat aus der Finsternis he brought das Licht victory gebracht. Out of darkness. Sieg aus der Joseph victory in prison. I don't know if you understand it. Praise the Lord. Hallelujah. You see, victory is supposed to be a place of sorrow. That is a prison, sorry. Das Gefängnis sollte ein Ort von Leid und Drangsal und Qual sein. Aber es wurde zu einem Ort von Erfolg für Jesus. Die Finsternis ist nicht Finsternis für dich. Es ist Licht für dich. Praise the Lord. Halleluja. And that's why you are never afraid of it. Deswegen hast du keine Angst davor. Even to fail is not. It's not how the world see it. It's not failure. Das, was die Welt sieht. It is victory. Es ist Erfolg. If prison can be victory. Wenn das Gefängnis Erfolg sein kann. If a slave can be victory. Wenn ein Sklave erfolgreich sein kann. Or Joseph. You know, fail can be victory for you. Dann kann auch das Versagen für dich sein. Praise the Lord. Halleluja. To fail in any way, you know, to fail. What this work of das, was diese Welt versagen nennt. It's not, we are not talking about before man, sagen, before God. Nicht in Gott, before in Menschenaugen, God sondern in Gottes Augen. Before man. In Gottes Augen ist anders als vor menschlichen Augen. Praise the Lord. Halleluja. Problem does not mean problem before. Probleme to you. Bedeuten nicht Probleme für dich. Darkness does not mean darkness Finsternis to you. Bedeutet nicht Finsternis für dich. You know Genesis 1:2. Erster we Mose 1:2. 2 Corinthians 4:6. Out of darkness. Aus der Finsternis. He brought out light. Hat er das Licht gebracht? It's supposed to be darkness. Not of darkness. Darkness supposed to come out of darkness. Finsternis sollte eigentlich das. But now light comes out of darkness. Aber jetzt kommt das Licht aus der Finsternis. Praise the Lord. Halleluja. You know, darkness supposed to come out of darkness. Finsternis sollte eigentlich. What is supposed to come out from darkness? Was sollte aus dark. It's supposed to be darkness. Kommen. But with God, it becomes light. Ist das Licht. Darkness does not mean darkness. Finsternis bedeutet Licht für dich. Praise the Lord. Halleluja. Problem does not mean problem. But Christ for you. Christ is our victory. Christus ist unser Erfolg. See any problem as Christ. Jedes Problem als Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see any problem. Rejoice and say, hey, look at, imagine, and just imagine the victory that is in this. Just imagine it. Sehe den Sieg in diesem Problem. Amen. Also. You know, out of darkness, he brought out light. Aus der Finsternis hat er das Licht gebracht. Does not mean that light is bigger than the. That does not mean the darkness is bigger than the light. Heißt das, dass die Finsternis größer ist als das Licht? You know, out of. If I draw something on the board, I say this is darkness. And I'm going to bring light out of it. It's as if the light is so small inside that darkness. Wenn man sich das Bild nicht vorstellt, denkt man, dass das Licht, weil es ja aus der Finsternis kommt, kleiner ist als die Finsternis. It's not small. Aber es ist nicht klein. Jesus called it a grain Jesus of mustard nennt seed. Es ein Senfkorn. He called it a grain ein of Senfstamm. Mustard seed. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Everything in our life is alles either grace Leben or law. Ist entweder Gnade oder Gesetz. Meaning, you either choose entweder entscheiden wir uns für Christus or you reject him oder verweigern ihn in, everything in allem, do. Was wir tun. Under law is rejecting Christ. Gesetz verweigern wir under Christus. Grace is in der Gnade Christ. Entscheiden wir uns für under Christus. Law, Satan Gesetz have power hat, der over you. Kraft, hat der Teufel Kraft über dich. If you are under law, Satan Wenn du power im Gesetz over bist, hat der Teufel Kraft you über are dich. Satan du gibst dem Teufel power Kraft under law. Dich anzugreifen. To be under law. Passt es im Gesetz zu sein. I hope you know how people are under law. Ich hoffe, ihr wisst, wie Leute im Gesetz sind. What it is to be under was law. Es bedeutet, im Gesetz zu hate sein. To be there, just hast as es da zu sein. Sin. Genauso wie du die Sünde hast. You see, you hate sin. Du hast die Sünde. Hate to be hast under law. Im Gesetz zu sein. And not to be. You know, when you are not connected things to Christ, you are under law. Wenn du nicht mit Christus verbindest, dann bist du im Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. You might be watching things on the television. Du schaust dir Sachen an dem Fernseher. You see, if you are not connecting it to Christ, Christus verbindest, you are under law. Bist du im Gesetz. You know when people have when they are talking about millions that they are giving to footballers. Wenn Leute über ihre Gehälter sprechen. And you are admiring them. Und du diese Leute and you are comparing your children to them. Und deine eigenen and you are seeing Kinder. You are selbst just damit vergleicht. It's as you just want to be like them. Du willst so wie sie you are under law. Du bist im Gesetz. Your head, hate what they are doing. Hast du das, was sie tun? They are not praising Christ. Weil sie praising Christus, I'm praising the flesh, is praising Satan. Fleisch zu preisen, man ist den Teufel zu preisen. Praise the Lord. Halleluja. Under law, Satan have power over you. Im Gesetz hat der Teufel Kraft über dich. You will believe his lies. Du wirst an seine Lügen glauben. Under grace, Satan aber in der Gnade is powerless. Ist der Teufel kraftlos. Once is Jesus, wenn es Jesus Satan ist, is ist der Teufel kraftlos. Once is light, wenn es das Licht is ist, ist die Finsternis kraftlos. Praise the Lord. Halleluja. Satan knows Jesus in you. Der Teufel kennt Jesus in dir. Under law, you in are Gesetz a servant. Bist du ein Diener. If you are under law, you are in Gesetz bist du ein Diener. Under grace, you are a aber son. In der Gnade bist du ein Sohn. Praise the Lord. Halleluja. Under law, you see unter dem Gesetz yourself. Siehst du dich selbst. What you do, what was du you tust. For yourself, what für dich andere, for people, für andere, what you do for God. Für dich selbst und für Gott. And you see your mistake under law. Du schaust auf deine Fehler. Under grace, you see Christ. In der Gnade siehst du Jesus that Christus, paid the price of der den Preis mistake. Deiner Fehler bezahlt hat. Praise the Lord. Halleluja. I'm just rushing it, so you can listen to it later. because we are close. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see your mistake and not your payment. You see, under law, under grace, you see what Christ did for you. Aber in der Gnade sehen wir das, was Christus für uns it getan hat. It is not Christ plus you. Es ist nicht Christus und it is du, Christ sondern alone. Christus allein. It is not Christ plus you. Es ist nicht Christus und du, sondern Christus allein. Christ plus you is law. Denn du und Christus, das ist Gesetz. Under grace is faith. In der Gnade ist es der Glauben. Under law is fear. Im Gesetz ist under es law is doubt. Im Gesetz ist es you Zweifel. Do know how you know you are under law. If you are beginning to be afraid. Und wir anfangen uns if you are beginning zu machen, to worry, you are under haben, law. Sind wir under law. And you try the hand of the Holy Ghost. Und du bindest dem Heiligen Geist. Tell the Holy Ghost don't work for me any longer. Du sagst dem Heiligen Geist, er soll nicht mehr für mich work, weil ich meine Aufgabe tun kann. I'm tired of you. Ich habe if you are worried. Dass du für mich wirkst, Heiliger Geist, ich mache es selbst. Wenn du dir Sorgen machst. Instead of being worried, go into the Spirit and pray in the Spirit. Bete im Geist. Against whatever it is. Was dich angreift. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Know that it's time for you to just pray in the Spirit. Ist es an der Zeit, es im Geist zu beten. Instead of being worried. Ich werde dir Sorgen because zu machen. Because your worry weil deine open Sorgen the door for Satan to machen come dem Teufel, öffnen dem Teufel die Tür. You see, to make you not doubt the word um of Gottes God. Wort anzuzweifeln. And now looking for a way out. Und danach the easier way out to get something that you are looking nach for. Nach der einfachsten Lösung zu suchen. Under law is fear. Im Gesetz ist under es law Angst. Is doubt. Es ist Zweifel. Under law is unbelief. Es ist Unglauben. Law is a killer. Das Gesetz tötet. Law is holy, but it's a killer. Es ist heilig, aber es tötet. I'm not a savior. Und kein Retter. Praise the Lord. Halleluja. It's a killer. You know it's tötet. A killer. How is it a killer when you es not try it. To obey? Wenn du versuchst es zu befolgen. When you not try to see. Wenn du versuchst es zu when sehen. When you not try to believe. Wenn du versuchst daran zu glauben. When you not try to. Wenn du versuchst. When you are not seeing yourself. Dich selbst zu sehen. You see, if you are seeing yourself, you are under law. Du selbst siehst, bist du if you are seeing your results, I'm not saying the word of God, you are under law. Siehst, if you are seeing doctor's report, you are under law. Den Arztbericht siehst, bist praise du the Lord. Halleluja. If you are seeing your account, wenn du dein Konto when siehst, God gives you, God tells you, this has belonged to you. Wenn Gott dir sagt, das and what do you do? You are looking at your account. Aber du schaust auf dein Konto. You are looking at your salary. Du schaust auf dein Gehalt. You are looking at the time du schaust auf die Zeit. Wie soll ich das you are hinbekommen? Dann bist du im Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. You are in flesh. Du bist im Fleisch. Let us get out of lass uns raus. That very place does not belong dieser Ort to us. Gehört uns nicht. It is the grace of God es ist die Gnade Gottes. God. Da sind praise wir zu Hause. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we are closed. Amen. Amen. So if you have